Transparenz für die Ohren. Dem ist Dienstag. Folgerichtig ist das hier die Sitzung der AGÖA am 01.04.2014 und ich hoffe, ihr seid alle April-scherzfrei durch die Gegend gekommen. Ja. Ich begrüße die Gäste der AGÖA und die Mitglieder der AGÖA. Momentan ist es noch überschaubar. Mal gucken, wie es in ein paar Minuten wird. Und fange mal, ich höre, begrüße natürlich auch die Zuhörer, Entschuldigung. Und ich fange jetzt mal an, und zwar damit, dass ich, Bernd Pirat, die Sitzung leiten werde, wenn kein anderer was dagegen hat. Ihr dürft jetzt sprechen oder für immer da schweigen. Werde ich jetzt den ganzen Abend schweigen. Wollen wir wetten? Egal, Spaß beiseite. Kommen wir zur Genehmigung des letzten Protokolls. Nein, erstmal die Tagesordnung. Die Tagesordnung, wie sie dort steht. Hat jemand etwas dagegen? Sie wird sowieso noch im Laufe des Abends ergänzt, wie immer. Ich höre, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Genehmigung des letzten Protokolls. Hat jemand zum letzten Protokoll eine Anmerkung? Dann mache ich da mal eine Anmerkung. Ich hatte am Ende der Sitzung noch was gesagt und das ist irgendwie nicht aufgenommen worden. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, was es war. Ja, dann. Ja, doch, es war zum Presseversandtool des Bundes und zur CRM. Dass wir unser Testaccounts bestellt haben, aber die sind bisher, weil die überarbeitet sind, noch nicht geliefert worden. Aber ansonsten habe ich nichts gegen das Protokoll. Hat sonst irgendjemand was zu sagen dazu? Dann schreibe ich das mal eben da rein. Gut, dann kommen wir zum Mitglieder zu oder Abgänge. Ist hier jemand, der aussteigen möchte oder der mitmachen möchte? Ich höre, das ist nicht der Fall. Ich sehe eine Anmerkung von Baku, ist das, glaube ich, wenn ich die Farben richtig zuordne, und zwar die Frage, ob wir ein paar Leute streichen sollen. Ja, also laut unseren Richtlinien könnten wir noch jede Menge Leute streichen, die sich nie entschuldigen und nie da sind. Aber spontan würde mir jetzt einfallen, der Stefan, ich glaube, der kommt nicht mehr, oder? Und der Unterstrich ist ja gar nicht mehr im Land. Richtig. Die Frage ist, ob wir das jetzt machen wollen oder ob wir das nach dem Wahlkampf verschieben und dann Roma komplett aufräumen. Ich finde halt, das sieht immer so aus, als wenn wir wahnsinnig viele wären und auf der anderen Seite bitten wir ja auch um Mithilfe und Mitarbeit und das steht irgendwie ein bisschen im Gegensatz. Das stimmt natürlich auch wieder. Ich würde sagen, hast du im Laufe der Woche noch irgendwann Zeit? Wer, ich jetzt? Ja, du. Morgen? Dann guck doch einfach mal durch, wie man streichen könnte und schick das mal über die Mailingliste. Dann können wir darüber reden. Okay, mache ich. Weil ich sag mal, jetzt sind wir so wenig gerade bei der Sitzung, dass ich das jetzt nicht unbedingt entstreiten möchte. Ja. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Gut, dann kommen wir zum Bericht aus der Fraktion. In unserer heutigen Fraktionssitzung haben wir unter anderem die bevorstehende Plenarphase vorbereitet. Unsere Anträge wurden final besprochen und abgestimmt, sofern sie noch nicht bei der vergangenen Online-Fraktionssitzung verabschiedet wurden. Außerdem haben wir heute beschlossen, Cannabis und die Cannabisanbau in NRW legalisieren lassen zu wollen und hierfür mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir möchten Cannabis als Genussmittel, vor allem aber zu therapeutischen Zwecken im Landtag einsetzen und bauen künftig versuchsweise in unserem sonnigen Sozialraum im Landtagsgebäude Cannabis an. Das meinen die nicht ernst, oder? Ich würde das jetzt eigentlich auch eher für einen April-Scherz halten, aber zu Cannabis und Cannabis-Social-Clubs gab es ja einiges aus Düsseldorf. Ja, nicht nur Düsseldorf auch. Ich glaube, Köln ist dabei. Bochum hat jetzt auch im Programm stehen. Das macht gerade. Wir warten es mal ab, ob wir demnächst Cannabis im Landtag ernten können. Außerdem wird uns morgen die Sondersitzung vom Wirtschaftsausschuss beschäftigen. Thema, die Entscheidung der Landesregierung, den Braunkohletagebau Garzweiler 2 zu verkleinern. Die FDP hat die Sondersitzung beantragt und argumentiert, die Landesregierung leite den Braunkohleausstieg in Nordrhein-Westfalen ein. Dies habe nicht nur ungeahnte Auswirkungen auf das bergbautreibende Unternehmen, die Beschäftigten und die Betroffenen im rheinischen Revier, sondern auch auf die energiepolitischen und energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Wir argumentieren dagegen, wir begrüßen die Entscheidung, den Tagebau Garzweiler 2 zu verkleinern. Seit Monaten fordern wir endlich für die Bürger vor Ort eine Klarheit herzustellen. Endlich hat die Ungewissheit für die Betroffenen ein Ende. Den Tagebau zudem zu verkleinern war eine weitere richtige Entscheidung, die längst überfällig war. Nun muss schnellstmöglich ein Kohleausstiegsgesetz her. Ebenfalls die von uns noch gestern geforderte Förderabgabe auf die Braunkohle ist ein Pflichtbestandteil für eine gute Energiewende. Leider haben gestern die übrigen Fraktionen nicht den Mut aufgebracht, unserem Antrag zuzustimmen. Das war nicht gestern, das war letzte Plenarsitzung. Ich war heute nicht auf der Fraktionssitzung. Es gab eine größere Fretting-Veranstaltung von Exxon in Osnabrück, wo ich war. Ich kann also zur Fraktionssitzung nichts sagen. Ich glaube aber, dass wir auch morgen im Umweltausschuss diesen Antrag von der FDP haben werden zur Braunkohle. Und da werden Kai und ich richtig Gas geben, wenn die das auch im Umweltausschuss aufs Tapet bringen. Ja, das wäre doch gut zu hören. Haut dir das ruhig schön um die Ohren. Es gibt auch eine Debatte in der nächsten Plenarwoche zu dem Thema. Da haben wir 16 oder 18 Minuten Redeslot. Da werden Kai und ich auch nochmal auf die Kacke hauen da. Sollen wir überlegen, ob wir noch was im Krähennest oder im Nebelhorn was zu machen? Auf jeden Fall. Ich bin morgen eventuell im Landtag. Bist du zufällig da den Tag über? Ja, ich bin zufällig da, weil ich morgen Umweltausschusssitzung habe. Gut, wenn ich was Genaues weiß, melde ich mich bei dir, ob das klappt oder nicht, und dann können wir gucken, ob wir was machen. Ja. Super. Wir machen mal weiter. Außerdem sind wir in Vorbereitung zweier Termine. Am 17. April veranstalten wir eine Diskussionsrunde zu TTIP und haben den US-Generalkonsul Huber zu Gast. Weitere Infos folgen in Kürze. Am 28. und 29. Juni findet der große NRW-Tag in Bielefeld statt. Hier wird sich die Fraktion natürlich auch mit einem Infostand präsentieren. Gibt es sonst noch Fragen und Anmerkungen zu dem Bericht aus der Fraktion? Ich höre, das ist nicht der Fall. Doch, ich habe eine Frage. Was ist denn der große NRW-Tag in Bielefeld? Es gibt seit circa 10 Jahren einen NRW-Tag, der jetzt, glaube ich, nur im Zweijahresrhythmus veranstaltet wird. Und da stellen sich alle möglichen NRW-Institutionen vor. Und der wechselt halt zwischen den Regionen, ähnlich wie unsere LPTs. Okay, danke. Sozusagen der Landesgeburtstag, der üblicherweise nach den Sommerferien, irgendwie das erste oder zweite Wochenende nach den Sommerferien stattgefunden hat, ist jetzt scheinbar etwas flexibilisiert worden. Ich muss mal ganz kurz AFK, unterhaltet euch so lange weiter, denkt dran, es wird aufgenommen. Kann bitte jemand mal das Pad von heute in den Chat schreiben, denn im C ist wieder das Pad das alte. Voila. Danke dir. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich heute nicht bei AGI Events war, weil ich war eben noch unterwegs und gab es irgendwas Wichtiges, was ich wissen müsste, ohne jetzt ins Pad geguckt zu haben? Nö, haben wir alles erledigt. War nicht viel. Da ist der Bernd jetzt einfach weg. Wo machen wir denn jetzt weiter? Gut, wie schön, dass Stille ja hinterher in der Aufnahme rausfliegt. Wir können ja einfach mal bei Terminaktionen weitermachen mit dem LPT. Da stehe ich drin mit den Namensschildern. Diese Namensschilder, die angeblich in der Berti sein sollten, sind nicht da. Ich weiß nicht, ob irgendjemand weiß, wo die Namensschilder verblieben sind. Unser Hausmeister Frank Grender wusste es auch nicht. Er wusste nur zu berichten, dass der Uwe die mal abgeholt hatte für den letzten LPT und seines Wissens nicht zurückgebracht. Ich muss mal gerade zu meiner Frau und bin gleich da. Das, was ich übrigens gefunden habe, der Karton, waren Sachen vom BPT-Presseschilder, aber die anders sind als die, die wir bisher verwendet haben. Und die hast du jetzt da bei dir, oder? Ich habe da, wie gesagt, das ist, und Zahlen muss ich nochmal zählen, das sind, glaube ich, so 20 gewesen, aber ich meine, mit mehr brauchen wir, glaube ich, nicht zu rechnen. Das würde reichen, ja, das denke ich auch. Ich muss aber gerade mal zu meiner Frau, bin gleich wieder. Bis gleich. Ja. Ja, du hast uns einfach so allein gelassen. Ich habe mal mit dem LPT weitergemacht. Zeile 88, 89. Harald sagte gerade, er hätte noch Namensschildchen vom Bundesparteitag, so circa 20. Das sollte ausreichen. Wir haben, glaube ich, bisher 4 oder 5 Anmeldungen. Ja, er ist jetzt gerade AFK, aber so wie es sich anhörte, bringt er die dann mit. Die sind wohl ein bisschen anders als unsere, aber wird wohl passen, denke ich. Da müssen wir nur gucken, ob wir Inlays dafür gedruckt kriegen. Aber das werden wir ihn gleich fragen, wenn er wieder da ist. Da haben wir immer diese Aufkleber genommen, diese rechteckigen, und die da eingesetzt. Das geht ganz gut. Haben wir davon noch welche? Ich habe keine Ahnung. Aber diese Aufkleber sind auf so einem Blatt, wo man sie dann bedrucken kann und dann kann man es hinterher abziehen. Volker, weißt du doch sowas? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen Drucker dafür haben. Das ist nämlich ein Spezialding. Ich wollte gerade sagen, das war beim Bundesparteitag, ne? Genau, und zwar ja. So ein Spezialdrucker, der so kleine Etiketten druckt nur. Ich schreibe nachher über die Mailingliste, ob jemand da noch eine Vorlage hat und welche vorbereiten kann, dass wir die Angemeldeten ausdrucken, dann soll er noch ein paar Blanko ausdrucken, für Leute, die halt zusätzlich kommen, dass wir die per Hand eintragen kann. Im schlimmsten Fall setze ich mich mit meiner schönen Handschrift hin und mache das mit Hand. Also wir haben die auch schon von Hand ausgefüllt, Hauptsache das Formular ist da, ne? Klar. Wie gesagt, wir haben ein extra Pad für eigentlich, wo das reinschreiben. DPA hat sich angemeldet, Kölner Anzeiger hat sich angemeldet heute schon. Ich weiß nicht, wer sich noch angemeldet hat. Da sollten wir überlegen, ob wir heute Morgen nochmal einen Reminder rausschicken, ob sich das lohnt oder nicht. Also der Paki, der hat ja getwittert, irgendwas noch von WDR und RTL oder so. Kann da mal jemand gucken? Im Patch steht es noch nicht drin. Ich werde ihn gleich treten. Wann hat er das getwittert, Vako? Das weiß ich nicht. Irgendwann heute nehme ich an. Ich guck mal in seiner Timeline. Ich ping ihn mal eben an. Mal gucken, ob er gleich noch kommt. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem mal eben jetzt die Punkte von oben nach unten durch. Achso, hast du ja oben auch schon eingetragen, gut. Technik, AG Technik, Drucker, habe ich Timmy Bescheid gesagt. Sollten wir kriegen. Pressebereich hatten wir schon behandelt. Pressemappe ist in Arbeit. Da wurde in den letzten Tagen schwer Arbeit reingesteckt. Der Paki hat das heute noch, so wie er gesagt hat, soweit fertig gemacht, dass es druckfähig ist. Bin ich gespannt drauf. Und dann stellen wir auch zusätzlich noch online zur Verfügung. Ich wollte es ja noch auf den neuen Blog setzen. Grätsch mir einfach dazwischen. Was hab ich hier jetzt einfach von oben nach unten durch. Presseakkreditierung haben wir auch besprochen. Das mit den Lanyards jetzt auch mit den Namensschildern. Wie gesagt, die Liste kriegt Volker dann direkt da vor Ort ausgedruckt. Das liegt im Pad. Technik im Presseraum habe ich letztes Mal schon gesagt. Ist bei der AG Technik auf dem Schirm. Genau. Fotos vom Vorstand, der artgerecht kommt mit seiner Kamera. LPT-Einladung ist raus. Die Reden von Paki, Jens, Foti etc., die hatte ich angeschrieben, wie gesagt, beim letzten Mal. Da habe ich nur eine Rückmeldung vom Foti bekommen. Und der hat geschrieben, er wüsste noch gar nicht, er wollte sich einfach nur auf die Bühne stellen, mit einem bestimmten T-Shirt die Arme ausbreiten und sagen, danke Merkel. Aber ich glaube, das war auch eher scherzhaft gemeint. Ich hoffe, dass ich da noch was bekomme. Ich werde da gleich nochmal eine Reminder-Mail schicken. So, ich habe den Tweet von Paki gefunden. WDR, RP, das ist die Rheinische Post, nehme ich an, KSTA, das sagt Kölner Stadtanzeiger. Ah ja, und eventuell DPA und regionale Journalisten. Also regional wären zum Beispiel Neue Westen, die haben da ihre Hauptredaktion. Gut, wie gesagt, ich habe ihm gerade nochmal getreten, dass er es ins Pad eintragen soll. Beziehungsweise können wir das nachher auch zusammen machen. Ich habe auch schon eine Antwort bekommen, glaube ich. Er kommt auch gleich noch zu sitzen, dann können wir es ihm auch direkt sagen. Beziehungsweise auch direkt machen, weil gemacht ist immer besser, als nur sagen, es zu tun. Der nächste Punkt war das Gerüst für den Ergebnisblogpost vorschreiben. Ich gucke da jetzt mal rein, ich erwarte da nichts. Und ja, er sagt mir jetzt, please create the pad. Auch schön. Werde ich diese Woche nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie es bei Hilarius aussieht oder ob jemand von euch schon was machen möchte. Ansonsten Hilarius sieht gar nicht gut aus. Den hat's erwischt mit Heuschnupfen, Pollenallergie und Lunge dicht, Nase dicht und Kopf dicht. Ergebnisblogpost meint, während des LPTs auf dem Blog das eine oder andere zu verkünden, was beschlossen wurde oder gewählt wurde? Ja, das und dann bin ich noch zum Abschlussblogpost, denke ich mal. Also ich kann zumindest da mal das Pad anlegen und ein bisschen strukturiert vorbereiten morgen. Super. Helfer, wer noch helfen will, kann sich da eintragen, aber wir haben anscheinend, ich denke mal, das reicht aus, wenn wir jetzt nicht vom Presse überrannt werden. Da kommen ja noch Polarius und ich zu, sowie wahrscheinlich Sasa, die dort die Pressekontaktperson machen wird, hauptsächlich. Und Bernd, ich würde mich mit dir gerne ein bisschen abstimmen, was Krähennest Interviews oder so angeht. Ja. Also muss nicht jetzt sein, können wir dann auch vor Ort machen. Kriege ich ein Presseschildchen, damit ich dann auch in den Pressebereich reinkomme? Weil ich dich dann da finden muss. Du kannst gerne ein Schild haben, aber wenn dich jemand nicht kennt und dich abhält, ruf mich an und ich trete ihn. Ertreten kann ich ja schon selber. Wir haben doch immer diese Presseschilder auch für Krähennest, für Nebelhorn und sonstige Sachen. Ja, also ich stelle mir das so vor, Bernd, dass du im Blick hast, was alles ins Krähennest sollte und mir einfach sagst, such doch mal den und mach mit dem mal ein Interview. So, weil ich so selber jetzt nicht so die grandiosen Ideen hätte. Ja, das hört sich gut an. Müssen wir mal gucken, ob wir, wie der Wutze sagt, irgendwas, er will die Kamera benutzen, aber ob wir die zwischendurch haben, dann kannst du die Kamera auch noch benutzen. Aber nee, ist gar kein Problem, finde ich ganz gut so. Hab auch schon so ein paar Ideen, dass man machen könnte. Und natürlich, grundsätzlich von den neu gewählten Personen, wie wir sie wählen, wie wir sie nicht wählen, mit den angenommenen entsprechenden Programmpunkten, Satzungsänderungspunkten, gerade die Sache BOSMV, aber das können wir, Kass, recht, machen wir dann einmal, muss jetzt nicht hier sein. Können wir Samstag direkt machen, bevor wir nochmal telefonieren. Gut. Ich hatte den Daniel Zang gebeten, und einen Redeslot freizuhalten bei seiner Planung. Ich habe jetzt noch nicht in die Tagesordnung reingeschaut, die er mal rumgeschickt hat, ob er uns da wirklich eingeplant hat. Hat das jemand gemacht? Ich guck mal eben in der, müsste ja auch in der Pressemappe drin sein, Moment. Wir hatten vor, das in die freien Redeslots zwischendurch reinzuschieben, weil das sonst den Rahmen sprengt. Wir haben jetzt schon 6 Reden am Anfang und das wird dann einfach zu viel, also würde ich es eher zwischendurch mal machen. Kannst du die Namen der Redner da bitte unter dem Punkt wo haben wir es denn? Haben wir die Reden von Paki, Jens etc. schon 103 reinschreiben? Also Zeile 103? Ich bin noch nicht im Pad, Momentchen. Das mit den, wo Paki jetzt hier ist, Presseteilnehmern läuft gerade schon. Nachfrage, ich sehe da gerade bei in Zeile 106 Helfer. Michaela Sorger, Volker Neubert, Vako, Kränis, Harald am Samstag, Uwe am Samstag, Sonntag. Ich hatte mich im Wiki eingetragen bei Presse und das wäre doch dies hier, ne? Genau, kannst dich einfach eintragen. Jo. Ja, die Sasa schreibt schon fleißig. Hast du einen Request-Tracker, trage ich gleich ein. Dann könnte der Paki, falls dich jemand noch direkt angerufen hat von der Presse, das nur eintragen, bitte. Jo, Momentchen. So, das waren alle Punkte, die wir beim letzten Mal hatten. Haben wir neue Punkte dazu? Das Einzige, was mir noch fehlt, das hatte ich den Ingo auch geschrieben, dass er uns bitte mitteilt, was er als Fraktionspressemensch da vor Ort braucht, ob er irgendwas braucht, aber da hat er nicht drauf geantwortet. Ich werde morgen wahrscheinlich im Landtag sein, da werde ich ihn nochmal fragen. Anreisevorbereitung. Welche Zeile seid ihr jetzt? Wir haben noch gar keine, das sind neue Punkte, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich werde erst Samstagmorgen anreisen können, da ich Freitag noch familiär was zu erledigen habe, leidlicherweise. Ich fahre Freitagabend irgendwann los und bin dann irgendwann da. Das steht aber noch ein bisschen in Sternen. Ist sonst noch jemand schon da? Ich komme auch am Freitagnachmittag schon. Gut, dann möchte ich euch drei bitten, wenn ihr Freitag schon da seid, darauf zu achten, dass das im Pressebereich alles schon mal soweit in Ordnung ist, damit wir Samstagmorgen keinen Stress kriegen. Das Übliche. Genau. Ihr seid hier alles erfahrene LPT-Presseleute. Total. Absolut. Hey, das mit der Professionalisierung. Hat sonst noch jemand was direkt in LPT betreffend? Ja. Ich habe die Pressemappe wahrscheinlich heute Abend fertig. Und dann sollte die morgen vor 10 Uhr in den Druck gehen, damit die Freitagmorgen fertig ist. Brauchst du noch Hilfe? Okay, ich gucke nachher nochmal rein wegen Lektorat und so. Nee, das ist zu spät. Ich mache jetzt das Layout. Also dann müsstet ihr mir sagen, wenn ihr das PDF nochmal gegenlesen wollt, dann lege ich das auf den Server irgendwo, Copycom oder sowas, und dann könnt ihr euch das ziehen, wenn ihr da die Zeit noch zu habt, heute Abend irgendwann um 12. Also ich denke, dass das aber jetzt auch schon mehrfach lektoriert worden ist, ne? Ja, eben. Und jetzt zwischendrin nochmal lektorieren macht eigentlich keinen Sinn, weil ich die Teile, den größten Teil, also ich bin jetzt bei Zeile 366 Flaschenpost. Und das macht keinen Sinn, wenn er jetzt oben lektoriert und ich gucke dann nur noch so halb rein und dann lieber in einem Rutsch durch lektorieren und nochmal sagen beim PDF, was nicht passt. Wo finde ich denn dann das PDF? Das schicke ich dann auf die Liste. Super, danke. Kurzer Hinweis zu dem Thema Kreative. Kennst du einen Geoffrey aus Bayern, Paki? Kennen ist so viel gesagt. Ich glaube, dass ich meine, von Twitter her gelesen also zu haben. Ist der Polgef in Bayern, hat eben die Polgef-Sitzung geleitet und sagte so am Rande, er hätte zwei Kreative in Regensburg, die unbedingt was tun wollten, und er hätte aber gesagt, der Paki hätte das alles schon gemacht, deswegen könnten die sich wieder hinlegen. Und dann habe ich ihm gesagt, er möge die dir unbedingt nennen, damit du einfach zusätzliche Helfer auch bei den Kreativen dann hast. Deswegen der Hinweis auch an dich, falls der Geoffrey das verpeilt, sprich ihn an, da hat er zwei Leute in Regensburg, die gerne mitmachen würden und sich die Nächte um die Ohren schlagen, wie er gesagt hat. Ja, kann man nicht genug brauchen, also haben solche Leute. Das ist gut, danke. Wenn du mit der Pressemappe fertig bist, hätte ich gerne das endgültige Resultat, um es dann auch noch auf den Blog zu packen, damit das dann auch digital vorliegt. Ja, ich versuche das in einer einigermaßen downloadbaren Größe bereitzustellen, weil das jetzt schon, warte mal eben, das hat schon gleich 50 MB oder so. Schieß es einfach auf archive.org hoch. Steht ja nichts drin, was geheim ist und was nur an den Journalisten gehen soll. Ja, wer Bock drauf hat, kann die sich natürlich gerne runterladen. Und die normalen Presseleute haben eigentlich auch immer recht große Serverkapazitäten, sodass die da auch große Dateien laden können. Mhm. Entschuldigung, hier zu Hause gibt es Probleme. Ich muss raus. Ich habe nur was zu ändern anzumerken. Das ist der Termin, den ich eingetragen hatte für die TTIP-Veranstaltung mit FOTI. Das ganze Ding ist wieder verlegt worden, kann ich nichts für, auf den jetzt 6. Mai in der Kulturwerkstatt, so wie es drin stand, aber 6. Mai. Okay? Du meinst jetzt den bundesweiten TTIP-Tag oder was, der erst 19.04. war, oder? Ne, der ist ja sowieso verschoben. Das habe ich eben schon eingetragen in Zeile 134. Ach. Weil das geht mit den ganzen NGOs nicht unter einen Hut. Und es ist jetzt wieder offen. Auf jeden Fall, wer da was machen will, soll was machen. Aber der große Offizielle mit NGOs zusammen und so weiter, der ist Ende April, Anfang Mai. Es hat auch viel Protest gegeben wegen des, nicht überall stillen Feiertags, aber es ist Karsamstag und da haben manche ihre Probleme mit. Besonders die Polen. Naja, auch in Deutschland. Der polnische Pirat, der dem zugestimmt hatte, dem ursprünglichen Termin, Karsamabend, der ist selber Atheist und hatte das gar nicht auf dem Schirm. Was ist in Polen schwierig ist. Wir haben Schwierigkeiten als in den Bundesländern und es gibt halt Schwierigkeiten in den katholischen Ländern in Europa damit. Deshalb musste der verschoben werden. Ja, und wie gesagt, das Datum ist noch offen. Auf jeden Fall wurde gesagt Ende April, Anfang Mai. Und das ist ja auch noch okay. Wir müssen sowieso sehen, dass wir vorher so viele Informationsveranstaltungen wie möglich machen zu TTIP, damit wir, wenn wir auf die Straße gehen und groß was unternehmen, dass dann die Leute auch wirklich informiert sind, wissen, worum es geht und sich auch mobilisieren lassen. Gut, das bringt uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen Zeitgewinn, dass wir das nächste Woche nach dem LPT in Ruhe besprechen können, würde ich sagen, oder? Ja. Supi. Irgendjemand ist so lieb und trägt das eben ein, das geänderte Datum mit FOTI, die Veranstaltung in Paderborn. In der Kulturwerkstatt hatte ich im alten Pad noch eingetragen vom letzten Mal. Da ist das Datum einfach nur verlegt auf den 6. Mai. Und FOTI guckt, dass er das hinkriegt. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Ich schreibe anschließend Bericht darüber, vorher auch Pressemitteilungen und sowas. Und dann wäre es gut, wenn wir dazu von NRW weit auch eine Pressemitteilung machen würden. Darf ich dann gehen? Entlasst ihr mich? Ja, klar. Okay. Schönen Abend noch. Ich schaffe es vielleicht nachher später nochmal reinzugucken. Jo, alles klar. Ja, machen wir LPT eben fertig. Ich hatte noch eins zu, und zwar, wie gesagt, haben wir den Redeslot und würden gerne bei uns berichten. Ich habe jetzt den Blog soweit aufgestellt und in Anführungsstrichen fertig. Ich hätte gerne, dass ihr nochmal drüber guckt, lekturiert und Anmerkungen gebt, dass ich die eventuell dann Freitagabend oder so noch einbauen kann, sowie die Pressemappe einzubinden. Einfach, dass es nochmal eine Qualitätskontrolle gibt. Hast du nochmal einen Link? piratenpresse.piratenpartei-nrw.de Fürs Pad? Was für ein Pad? Na, ein Link ins Pad rein. Ach so, ja. Entschuldige, ich und wieder so. Ich schreibe das unter dem Redeslot. Dann kann ich das gerne morgen ein bisschen lektorieren. Ich kann dir auch direkt Schreibrecht einrollen, dann kannst du es direkt ändern. Das ist WordPress? Genau. Oder so. Eben aufschreiben, was ich gleich noch machen muss. Gut. Wenn jetzt nicht noch irgendjemand schreit, er hat was für den LPT, huschen wir weiter. Doch. Warte. Gab doch irgendwas. Ach, jetzt habe ich's vergessen. Scheiße. Ja, die Claudia brauchte Schilder, Wegweiser-Schilder. Aber ja, das muss ich dann mit ihr regeln. Was gab's noch? Pressebereich, habt ihr da alles soweit geklärt und die Aufgaben verteilt? Jawohl. Sieste. Sasa, Holarius und ich werden die Präsenz dort auf jeden Fall aufrechterhalten. Der Volker macht die Akkreditierung. Und wir haben noch 3-4 Helfer, die wir dann, ich sag mal, zur Beratung, zum Text schreiben und dazu Anna einsetzen können. Und wie es jetzt im Patch steht, der Volker und ich, wir reisen am Freitag an und schauen dann vielleicht schon mal, wie der Pressebereich aussieht und ob das alles okay ist. So ist das. Ja, cool. Super. Gut, dann kommen wir zum 12. April Stop Watching Us Demo in Köln. Da ist auch schon Werbung für gelaufen, auf der Homepage von uns. Da sollten wir jetzt zum LPT auf jeden Fall auch nochmal was nachschießen. Redeslots für Foti, MD, LAFO oder E wären auch nett. Ich weiß nicht, wer sich darum kümmern wollte. Also spontan würde ich sagen, dass wir als Düsseldorfer das auf unseren Blog auch nochmal bewerben. Wäre das aber nicht vielleicht auch was für diese Pressevernetzungs- Mailing-Liste, dass man da nochmal sagt, also alle, die wirklich im Umfeld sind, wie Düsseldorf, Krefeld, was weiß ich was, Bonn, das auch nochmal bewerben auf ihren Blogs oder ihren Facebook-Accounts oder so. Sehr gute Idee. Schreibst du das gleich? Ja. Danke dir. Spätestens morgen. Ach guck, den Hut hat Olarius auf, konnte bei den Kölnern abholen. Der liegt im Bett. Ich werde ihn morgen nochmal drauf anschreiben und anpieksen. Gibt's da sonst noch was zu? Wir werden das, denke ich, auch nochmal auf Facebook ein, zweimal noch draufstellen. Gibt's da schon ein Facebook-Event zu? Muss doch. Also bestimmt, denke ich, oder? Ja, warte, ich schau mal. Demonstration gegen Massenüberwachung gibt es schon, ja. Du kannst das Facebook-Event auch nochmal über die Mailingliste drüber schicken, dass die alle Leute ihre Freunde einladen sollen, wenn du schon rumschreibst. Das ist ja auch schon mal eine große Werbung dann. Oh, ich Werbung für Fratzelbuch. Na gut, okay. Du bist doch auch Fratzelbuch, oder? Nee. Aber für die Partei tue ich alles. Alles für den Dackel, alles für den Club. Warum gibt's hier keinen Knopf, alle einladen zum Kotzen? Ja, muss ich gleich machen. Tipp. Gut. Hat dazu noch jemand was? Alles klar, ich trete Holarius morgen. Kommen wir zum nächsten Punkt. 16.04. Interview Vox Automobil zum Thema Cybermobbing. Vaku, wie bist du denn da rangekommen? Ich habe keine Ahnung, aber das ist eine Agentur, die sitzt auch in Düsseldorf. Die haben einfach geguckt, wer da im Kreisverband sitzt und haben mir eine E-Mail geschickt und möchten gern ein Interview mit mir zum Thema Cybermobbing, weil ich ja auf jeden Fall eine Expertin zum Thema öffentlichen Anprangern im Internet bin. Nachdem ich dann da jetzt auch mit denen noch telefoniert habe, sind sie wohl auf die Piratenpartei gekommen, weil wir ja so viel mit Datenschutz und so weiter machen und wollen da ein paar kluge Sätze von mir haben, möchten das Interview gerne in der Berti machen und um Himmels Willen, ich brauche Hilfe. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich überhaupt das selber machen sollte oder jemand anderen, aber irgendwie denke ich, ich sollte es selber machen. Was für Hilfe brauchst du? Ja, irgendwie so ein bisschen Input, ob jemand weiß, ob ich bei Vox extrem aufpassen muss, dass die Interviews doof zusammenschneiden oder ob es tatsächlich nur darum geht, dass ich 20 Sekunden einen klugen Satz sage, ob jemand Erfahrung damit hat. Das ist übrigens, die Agentur nennt sich Lynix und Friends und die sitzen im Düsseldorfer Hafen. Mit Vox habe ich keine Erfahrung, da muss ich leider passen. Dito. Also ich denke... Ja. In der Regel würde ich auf jeden Fall ein, zwei Leute noch dazu nehmen, es kann immer mal sein, dass die was nicht sehen oder dass die eben nicht so eine Rücksicht drauf nehmen, ob du jetzt, weiß ich nicht, irgendwo noch ein Haar hängen hast oder irgendwas. Also, das ist immer gut, da jemanden deswegen dabei zu haben, auch wenn die jetzt pudern sollten oder so und dein Gesicht glänzt, die wollen ja filmen, ne? Ja. Also allein schon deswegen, einer sollte dabei sein, der guckt, ob soweit visuell alles passend ist, und einer sollte auch genau hinhören. Und ja, ist einfach auch netter, wenn du ein bisschen mit mehreren da bist. Ja, zumal die Berti auch noch ein bisschen gestaltet werden muss dafür, ne? Das ist ja auch noch immer so eine Baustelle. Ja, Paki, hast du denn Zeit? Das ist ein Mittwoch. Wie viel Uhr? Uhrzeit habe ich noch gar nicht festgelegt. Ich wollte den jetzt vorschlagen, irgendwann nach 14 Uhr am Nachmittag. Dann sag mir Bescheid, wenn der Termin feststeht, dann kann ich dir sagen, ob ich da kann. Okay, super. Ich würde sonst vielleicht auch noch den einen oder anderen Düsseldorfer ansprechen, der um die Ecke ist oder so, weil so ja, ein bisschen Händchen halten wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, nicht zu viele, sonst kommt das auch doof, oder? Nein, ein, zwei Leute. Wir machen das am LPT mal mit der Kamera. Um Himmels Willen, ja, okay. Ja, besser, du machst es einmal erst mit uns und siehst, wie es wirkt, als wenn du es da zum ersten Mal machst. Puh, ich war schon im dänischen Fernsehen, hör mal. Und war gut? Keine Ahnung. Nein, es war nicht so schlimm. Aber es war morgens um 8 im gläsernen Mobil in Düsseldorf. Also von daher, dafür war es gut. Hast du den Link dazu? Ich hab den noch irgendwo. Nee, ich hab den wohl nicht mehr. Also ich hab das noch. Ich bin ja auch interviewt worden. Ich hab da ja mit denen Dänisch gesprochen. Das kam richtig gut. Genau, du und Grumpy auch noch, ne? Der Grumpy hat aber Deutsch gesprochen. Er hätte natürlich auch Schwedisch machen können, aber der hat Deutsch gesprochen mit denen. Gibt es eigentlich dänische Piraten? Nur ganz wenige. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Die sind noch nicht besonders aktiv. Die haben das nicht geschafft, zur Folketingswahl zu kandidieren. Da brauchst du in Dänemark 19.000 Unterschriften. Das haben die nicht geschafft. Da waren die weit von entfernt. Aber bei der letzten Kommunalwahl haben die in irgendeinem Stadtteil von Kopenhagen kandidiert, zumindest. Aber nur irgendwie 0,3% oder so da gekriegt dann. Ja, okay. Also, du suchst dir Hilfe, wir machen das am LPT und dann kriegen wir das schon gewuppt. Dankeschön. Automobil, wie geil, dass die was zu Cybermobbing machen. Ja, fand ich auch sehr komisch. Sehr gut, gehen wir zum nächsten, das ist der 19.04., das TTIP-Event von, das internationale, das übergreifende TTIP-Event, das jetzt halt nicht mehr stattfindet. Also, so komplett. Haben wir denn in bei uns Piraten für den 19. irgendwas schon angesetzt? Weil ich meine, ich hätte nichts gesehen bisher. Ich höre, es ist nicht der Fall, dass ihr etwas wisst. Also ich hatte mit Jens über so einen Ankündigungspodcast gemacht, dass die Leute da Aktion machen sollen, aber ich habe noch keine Rückmeldung dazu gekriegt. Der Tenor war ja so ein bisschen, macht was in den Landeshauptstädten, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, mindestens, ne? Mhm. Ja, habt ihr da was organisiert in Düsseldorf? Nö. Wollen wir das dann verschieben auf das neue Datum oder wollt ihr noch was machen am 19.04.? Nee, würde ich nicht. Sag du, Paki. Ja, ich meine, das macht ja vor allem dann Sinn, wenn man das auch an einem Termin macht, wo alle das machen. So, das Problem wird auch sein, wir haben ja am 12.04. die Demo in Köln und da fand ich 19. eh schon schlecht, weil zwei drauf folgende Wochenenden Demo ist einfach für viele nicht machbar. Insofern würde ich gucken, dass wir jetzt uns auf das Datum konzentrieren im Mai und da was anstoßen. Sehe ich eigentlich ähnlich, weil wenn ich jetzt mir die Piraten so angucke vor Ort, wir wollen ja auch Infostände machen und Wahlkampf und nicht nur jedes Wochenende eine Demo. Gut, dann warten wir ab, bis wir das neue Datum kriegen und dann machen wir noch einen neuen Aufruf und gucken mal, dass wir auch zentral eine oder zwei organisieren, dass das von vornherein dann ordentlich läuft. Dann kommen wir wieder zum ominösen 25. April. Große überregionale EU-Wahlkampf-Event in Trier. Ich meine, ich hätte dazu heute irgendwo eine E-Mail gesehen. Hat das jemand direkt noch auf dem Schirm oder muss ich suchen? Ich habe die Mail auch gesehen, ja. Habe mir die auch schon unter dem 25. abgespeichert und die Rheinland-Pfalz-Piraten baten um Unterstützung und eben auch Beteiligung, damit die Veranstaltung entsprechend groß wird. Die haben ja im letzten Jahr für die Bundestagswahl wirklich einen phänomenalen Auftakt in Koblenz gemacht. Da waren auch etliche nordrhein-westfälische Piraten dabei gewesen. Und das war eine sehr gelungene, sehr gut vorbereitete Veranstaltung, auch mit recht viel Publikum. Und Trier wird dann zumindest von der Organisation sicherlich ähnlich gut werden. Und also wer da Zeit hat, kann ich sehr empfehlen, dahin zu fahren, auch wenn Trier natürlich deutlich weiter für uns ist als Koblenz. Kannst du mir da mal einen Ansprechpartner nennen? Ja, ich gucke gerade nochmal in die Mail. Gut, schreib einfach da gleich rein, dann können wir dazu auch einen Podcast machen. Würde ich sowieso grundsätzlich sagen, kümmern wir uns auch nächste Woche nur, wenn der LPT vorbei ist. Wir haben diese Woche, glaube ich, alle genug zu tun. So ist es. Ja, dann kommen wir zum 1. Mai, Tag der Arbeit. Ich wollte die Sozialpiraten ansprechen, habe ich noch nicht gemacht, werde ich mir aber noch drum kümmern. Hat auch unter dem LPT gelitten. Und am 25. Mai ist die Wahlkampfparty in Berlin. Sage ich jetzt mal, hat jemand was zu diesen beiden Terminen zu sagen? Sind wir ein bisschen weit hin, oder? Gut. Dann schaue ich jetzt mal, weil ich habe seit neuestem Zugang zum Bundeskalender für Ereignisse. Das ist ein ganz, ganz böser Google-Kalender. Was da so drinsteht von der Bundespresse. Am Donnerstag, den 3.4., ist im EU-Parlament Abstimmung zur Netzneutralität. Ich weiß nicht, ob wir dazu was machen wollen. Oder ob wir da sagen, das soll der Bund machen. Ich mach mal eben mein Trello auf, da habe ich den Bund drin. Vielleicht steht da was drin, Sekunde. Ich habe jetzt mal gerade die Mail hier in das Pad gekloppt. Das ist ein bisschen viel. Dann kopiere die einfach raus und nimm die wieder weg dann. Ja, lass ruhig drin. Papier ist geduldig. Das Wiki nicht, Bernd. Auch das Wiki ist geduldig. Auch das Wiki ist geduldig. Muss ich aber morgen basteln. Soll ich hier diese Dinger da rausnehmen, diese komischen Ecken davor stehen? Nee, geht schon, mache ich dann. Suchen untersetzt, ne? Ja, im Trainer habe ich nur die Online-Sachen. Sekunde, ich guck mal, ob ich auf das SG-Pressepad komme, da müsste ja mal drinstehen. Also ein bisschen bewerben können wir das ja durchaus, nur frage ich mich tatsächlich, wer zu diesem Termin in NRW nicht kommunal auf der Straße steht und einen Infostand macht. Oder Plakate aufhängt, auch so ein Ding am 25. Ich dachte momentan erstmal nichts zu. Oh, wie ist denn der Link zu diesem blöden Pad? Ich find's jetzt nicht. Ich guck gleich mal in Ruhe. Gehen wir den Kalender weiter durch. Es ist auf jeden Fall noch Bundestagsplenar. Sehe ich jetzt aber auch nichts, was für uns interessant wäre. Ich schaue mal nächste Woche. Nächste Woche haben wir am 7.4. den Weltgesundheitstag. Da könnten wir die üblichen Verdächtigen anhauen, ob sie uns einen Blogbeitrag schreiben. Was haltet ihr davon? Gute Idee. Ich twitter sie direkt an. Gestern gab es ja bei Hart aber fair diese Diskussion über Schulmedizin, therapeutische und was weiß ich, alternative Medizin. Globuli kam da auch zur Sprache. Sind ja auch Themen so von uns irgendwo. So, am 8.14. ist der internationale Roma-Tag. Das ist für uns doch auf jeden Fall interessant, oder? Wenn ich so gucke, was in Duisburg gerade abgegangen ist. Am 8. April 2014 findet der internationale Roma-Tag statt, welcher an den ersten internationalen Roma-Kongress erinnert, der 1971 in London stattgefunden hat. Roma ist der Obergriff für eine Reihe indisch miteinander verwandter Ursprünge aus dem indischen Subkontinent stammender Bevölkerungsgruppen. Bla bla bla. Ich schreibe mal die üblichen Verdächtigen an wegen dem Tag, ob sie was für uns liefern. PM und so. So, am 8.4. erwartet uns vom EuGH das Urteil zur VDS-Richtlinie. Bund machen lassen, oder wollen wir auch was machen? Ich würde sagen, wir übernehmen einfach die PM vom Bund, wenn sie kommt, und der Paki schreibt uns da ein schönes Statement zu. Dass wir das Statement einfach austauschen. Paki? Ja, alles gut. Ich bin gerade neu hier am Basteln. Hast aber gehört, was ich gesagt habe? Das ist nicht einfach so ja gesagt, ne? Ich konnte dir nicht ganz folgen. Ich bin aber zu allen Schandtaten bereit. Machst hättest du mir jetzt auch eine Waschmaschine verkaufen können, ich hätte ja gesagt. Schön. Am 8.4. kommt das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung vom EuGH, lese ich im Bundeskalender. Und ich hatte gerade vorgeschlagen, wir warten ab, was der Bund dazu schreibt, und du setzt dann, wir kopieren das einfach auf unsere Seite und hauen das über unseren Verteiler und hauen ein Statement von dir noch dazu für Nordrhein-Westfalen. Jo, ist gebongt. Alles klar, behältst du das im Auge? Wann ist das? Am 8.4. soll das kommen. Das ist ein Dienstag, ne? Genau. Können wir am LPT noch drüber quatschen, wie es genau laufen soll. Mhm. Da ich gerade hier alles gucke und durchlese, notiert das einer alles in dieses Pad? So, und dann sehe ich als nächstes am Karfreitag den Weltamateurfunktag. Und ich glaube, alles, was danach kommt, können wir getrost nächste Woche machen. Der 26.04. ist was für Dannebot. Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl. 26.04. bin ich noch auf Malta. Ich bin vom 11. bis 27. auf Malta auf dem Vogelschutzcamp. Könntest du uns dann vorher irgendwas schreiben oder so? Kann ich. Ja, wird zeitlich schlecht. Ich will es versuchen. Ja gut, dann gucken wir mal, was kommt. Ansonsten hören wir uns dann nochmal, wenn es näher kommt, an. Aber wie gesagt, da gucken wir nächste Woche. Hat jetzt einer notiert? Dann trage ich das gleich noch ins Pad ein. Beauty. Genau. Katastrophe in Malta. Zusammenfassung. Dann wären wir am Ende, wenn ich das richtig sehe, oder? Also jetzt kommt Sonstiges. Möchte jemand noch was zu Sonstiges sagen? Ich finde das ja total toll, dass wir die Stille rausschneiden. Dann hören die alle nicht so, wie ihr schweigt. Also ich würde noch zu Sonstiges was sagen. Und zwar habe ich so das Gefühl, bei den wenigen Dingen, die ich im Moment mitkriege, nach dem Europawahlauftakt in Berlin, laufen eigentlich eine ganze Menge sehr positive Tweets und Infos über die Aktivitäten der Listenkandidaten und deren Auftritte. Und das macht schon ein bisschen Mut zu sehen, dass da auch die Resonanz doch sehr positiv ist und die sich selber auch dabei wohlfühlen, weil sie merken, dass sie positive Resonanz kriegen. Und das ist doch wieder mal ein ganz anderes Bild als das, was sich die Wochen vorher gezeigt hat. Und vielleicht noch so eine kleine Randnotiz aus dem Kreis Borken. Wir sind ja hier sozusagen auch ein bisschen ab vom Schuss und hatten immer nur so 6-7 aktive Piraten. Wir haben tatsächlich die Liste für den Kreis voll mit 31 Kandidaten für die Bezirke und dementsprechend also werden wir den Kreis komplett abdecken können. Und die Stadt Gronau ist mit 20 Piraten abgedeckt und in Bocholt sind wir im Moment noch dabei. Und da sind natürlich etliche Überschneidungen dabei, aber so über den Daumen sind das jetzt um die 40, die in irgendeiner Form bereit sind, sich nennen zu lassen und auch ein bisschen mitzumachen. Und es wird auch neue Eintritte geben, also demnächst wieder der NÖ-Teil bei der LAFO-Sitzung, dass es neue Mitglieder aufzunehmen gibt. Also hier im Kreis Borken sehr positive Tendenz und relativ unbelastet durch irgendwelche überregionalen Querelen. Das hört sich doch sehr, sehr positiv an. Das freut mich für euch da oben. Da müsst ihr jetzt nur die 6% holen, ne? Genau, im schwarzen Borken 6%. Das gäbe dann gute überregionale Presse. Ja, bei uns rennt die Vorbereitung auch auf Hochtouren. Mal gucken, was das gibt. Ja, aber ich finde, das zeigt eben, dass du durchaus Leute motivieren kannst und dass auch es eine Menge Leute gibt, die keine Scheu davor haben zu sagen, ich trete da als Pirat in irgendeiner Form in Erscheinung. Und das ist ja das genaue Gegenteil von dem kein Handschlag und sonstigem Geschwätz, was du hier und da mal hörst. Richtig. Gut, genug davon. Wenn es nichts mehr zur AGÖA-Sitzung gibt, dann würde ich die jetzt um 22.09 Uhr schließen. Bedanke mich an alle, die teilgenommen haben und bedanke mich auch an alle Zuhörer und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, dann würde ich sagen, bis Freitag oder Samstag. Genau. Paki, war jo, der Stefan bei dir gewesen? Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.